Übrigens, kann man in der Moskwa Fische fangen? Ist das Wasser rein genug? Ich habe Angler gesehen. Aber ob sie was fangen? Das ist eine Frage. Ich würde gern angeln gehen. Ach, lassen Sie. Das ist Unsinn. Zeitvergeudung. Wir sind da nicht, um zu angeln. Warum auch nicht?